Das Richteramt. Artikel 74. Alle Richter und Staatsanwälte werden vom Wahlvolk in freier, direkter und geheimer Wahl gewählt. Sie müssen dem Wahlvolk angehören und über eine entsprechende juristische Qualifikation verfügen. Wahlberechtigt ist jeweils das Wahlvolk innerhalb des Zuständigkeitsbereiches eines Gerichts. Die Richter dürfen keiner Partei angehören und auch zwei Legislaturperioden vor ihrer Wahl keiner Partei angehört haben. Artikel 75. Die Richter der obersten nationalen Gerichte werden taggleich mit dem Parlament für eine Legislaturperiode gewählt. Sie können zweimal wiedergewählt werden. Artikel 76. Richter und Staatsanwälte sind der Regierung nicht rechenschaftspflichtig. Regierung, Parlament und Bundesrat sowie Wahlmonarch haben keine Weisungsbefugnis gegenüber Mitgliedern der Justiz. Die Organisation des Justizapparates wird vom Apparat des Verfassungsgerichtes durchgeführt. Es darf dafür bis zu 0,2% des Bruttoinlandsprodukts verwenden. Die Kosten des laufenden Betriebes der Rechtsprechung sind auf die Parteien umzulegen. Der Wahlmonarch. Artikel 77. Das Wahlvolk wählt aus seiner Mitte einen Wahlmonarchen ohne exekutive, legislative oder judikative Gewalt auf Lebenszeit. Seine Aufgabe ist die Wächterfunktion über die Ordnung der Freiheit durch absolute Vetogewalt. Der Wahlmonarch darf keiner Partei angehören und auch zwei Legislaturperioden vor seiner Wahl keiner Partei angehört haben. Artikel 77a. Der Wahlmonarch ist das Staatsoberhaupt des Landes. Er vertritt das Land nach außen und muss alle Gesetze, Dekrete der Regierung und Verträge durch seine Bestätigung und Unterschrift ausfertigen. Artikel 78. Der Bundesrat nominiert einen Kandidaten, dem das Wahlvolk mit absoluter Mehrheit zustimmen muss. Wird die Zustimmung durch das Wahlvolk verweigert, so muss der Bundesrat einen neuen Kandidaten vorschlagen, bis ein Kandidat die Zustimmung des Wahlvolkes erhält. Wird das Amt vakant, so muss der Bundesrat den Wahlvorschlag innerhalb von 4 Wochen dem Volk zur Abstimmung vorlegen, die nicht länger als 8 Wochen nach Beginn der Vakanz stattfinden muss. Dies ist auch der Turnus für allfällige Wiederholungen der Wahl. Artikel 79. Der Wahlmonarch hat ein absolutes Vetorecht gegen alle neuen Gesetze des Parlaments, Gesetze als Ergebnis von Volksabstimmungen und Dekrete der Regierung. Er kann das Veto begründen, muss dies jedoch ausdrücklich nicht tun. Artikel 79a. Es ist dem Wahlmonarchen untersagt, einem Gesetz als Gegenleistung für die zeitgleiche oder nicht zeitgleiche Vorlage eines anderen von ihm erwünschten Gesetzes seine Zustimmung zu erteilen. Er hat sich jeder Kommunikation zur Vorbereitung eines derartigen politischen Handels zu enthalten. Ein Gesetz, das im Wege der Gegenleistung vom Wahlmonarchen unterzeichnet wird, erlangt keine Gesetzeskraft. Ebenso erlangt ein Gesetz, das als solche Gegenleistung verabschiedet wird, keine Gesetzeskraft. Die Feststellung des Sachverhaltes obliegt dem Verfassungsgericht. Artikel 80. Der Wahlmonarch erhält kein Gehalt, jedoch ist das Parlament für das Budget seines Lebensunterhalts und die Kosten seiner Repräsentation zuständig. Er muss bis zum Tage seiner Wahl aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt bestritten haben und er darf nicht vorbestraft sein. Artikel 81. Der Wahlmonarch ist auf Lebenszeit gewählt. Er kann des Amtes nur verlustig gehen durch Rücktritt, Tod oder die Amtsenthebung. Für die Amtsenthebung muss der Bundesrat dem Wahlvolk diese Entscheidung mit 2/3 Mehrheit vorlegen. Das Wahlvolk muss sie mit 2/3 Mehrheit der Wahlberechtigten bestätigen.